So, herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grass am Mikrofon. Heute mit einer Sonderausgabe sozusagen, Frequency im Freien. Und zwar bin ich in Berlin, Frohnau, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Und zwar zu Christian Roth vom Netlabel Resting Bell. Was Resting Bell ist und wie es dazu kam und warum, wieso, weshalb, das erfahren wir alles heute in der Sendung. Und bis ich dort ankomme, das ist nämlich noch ein ganzes Stück mit der S-Bahn hier in Berlin, hört ihr einfach einen Song. Und zwar von Ian Horgood. Der gute Mann hat nämlich bei Resting Bell veröffentlicht. Also bis gleich bei Christian Roth von Resting Bell. Bis dahin, Musik. So, wie man gerade hören könnte, Endstation S1 Berlin-Frohnau. Das ist ziemlich weit im Norden von Berlin. Jetzt muss ich nur noch hinfinden. Ziemlich beschaulich hier. Ein paar alte Häuser, alter Bahnhof, krähende Vögel. Altersdurchschnitt hier im Umkreis von 100 Metern durch mich jetzt ziemlich herabgesunken. Und ja, diese Atmosphäre hier passt auch irgendwie zum Label Resting Bell. Aha, mein Navi sagt Kreisverkehr abfahren. Ich bin aber zu Fuß unterwegs. Naja, Google Maps ist halt doch nicht perfekt. So, ja, ich würde sagen, sind noch irgendwie 700 Meter. Bis dahin hören wir noch ein bisschen Musik. Und dann hören wir uns wieder. Dann hoffentlich wirklich endlich bei Christian. Bis gleich. So, jetzt ist es kurz vor sechs. Wir waren um sechs verabredet, pünktlich wie die Maurer sozusagen. Stehe ich jetzt vor dem Haus. Es ist hier, nochmal um zu sagen, eine sehr schöne Gegend. Es ist überhaupt nicht, wie man sich so Berlin vorstellt. Hier ist es grün. Hier sind viele Bäume, viele, ja auch Einfamilienhäuser. Das Haus von Christian ist, glaube ich, nicht ein Einfamilienhaus. Ich versuche gerade die Tür aufzumachen und sie geht nicht auf. Das heißt, ich werde hier wohl klingeln müssen. Und das tue ich jetzt mal. Mal gucken, ob er aufmacht. Jetzt. Nee, nochmal. Ich war zu langsam. So, ja, da ist er. Hallo. Grüß dich. wo müssen wir hin? Gehst du raus? Willst du voraus? Oder? Ah, Katze. Sich vom Acker macht. So, okay, also jetzt angekommen hier in Frohnau bei Christian Roth von Resting Bell. Herzlich willkommen erst nochmal ganz offiziell. Ja, danke schön. Also wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro und von hier aus machst du quasi auch das Label. Fangen wir doch erstmal ganz allgemein an. Was ist denn Resting Bell für die Leute, die es noch nie gehört haben? Also Resting Bell ist ein Netlabel, entstanden 2007. Aus wenig Beschäftigung mit Musik meinerseits, also ich habe früher in Bands gespielt und hatte schon immer viel mit Musik um die Ohren und dann bin ich eines Tages auf, ich glaube auf Serein war es, gestoßen. Grundsätzlich ist die musikalische Ausrichtung halt eher so im Ambient-Bereich, teilweise experimenteller, teilweise eher zum Standard-Song, Singer-Songwriter hin. Obwohl Singer gibt es glaube ich gar nicht, aber Songwriter. das ist eigentlich, glaube ich, das, wo ich mich selber wiederfinden würde, wenn ich Musik machen würde. Also ich glaube, so gehe ich an die Sache ran. Also ich gucke immer, finde ich da mich und meinen Geschmack irgendwie wieder oder berührt mich irgendwas? Und das ist dann sozusagen der Anknüpfpunkt für mich. Und dann bin ich auch relativ schmerzfrei, was so Produktionsstadien angeht. Also das kann dann auch eine Demoaufnahme sein oder so, wenn mich irgendwas da packt. Das muss nicht irgendwie gemastert und ausproduziert bis zum Letzten sein. Ich bin da echt, ich habe da auch einen Hang zu so skurrilen Sachen eher. Also ich mag immer gern so die Bootlegs ausgraben von irgendwelchen Studio-Sessions und dann sind da irgendwelche B-Seiten drauf und da rauscht es im Hintergrund noch so schön. Und das ist das, wo ich eigentlich, also das mag ich dann meistens noch mehr als so das normale Release. Hast du da jetzt irgendwie vom Resting Bell-Katalog was im Kopf, was dir da so vorschlägt, also was du gerade beschrieben hast? Also der erste, der es so ziemlich gut getroffen hat, war glaube ich schon der Ian D. Horgood mit dieser allerersten Platte bei mir, die hat auch, also das habe ich gehört und da war sofort klar irgendwie, da gibt es keine Diskussion. Also das war in Sekundenbruchteilen, als der erste Song anfing, entschieden eigentlich. Beim anderen Releases dauert es halt ein bisschen länger, aber das war schon wirklich so ein Schritt, wo ich dachte, boah, ja, genau so stelle ich es mir vor und das ist es eigentlich noch bis heute so. Also ich meine, das variiert dann mal. Mal höre ich selber lieber elektronischer, mal eher akustischer, je nachdem. Und kannst du die mal beschreiben, die erste Release von Ian D. Horgood? Also wie die für dich rüberkommt? Also für mich war es da so die Wärme, die ich irgendwie gut fand. Also ich mag nicht auf so glatt produzierte Sachen, sondern wie gesagt, es darf halt ruhig ein bisschen knistern, rascheln. Und also ich mag es auch gern, wenn man mitkriegt, dass der halt ein richtig der Musiker, die Musikerin ein richtiges Instrument spielt oder dass auch die Soundquelle ein Instrument ist. Also es ist halt, ich komme aus dem Bereich einfach, dass man ein Instrument in der Hand hat und tue mich auch mit Computermusik irgendwie so ein bisschen schwer immer. Es dauert so eine Zeit, bis ich einen Zugang dafür kriege. Und das fand ich, also da war ich ziemlich begeistert von ihm und wie er das so gemacht hat. Und der hat dann ja auch irgendwie so seinen Weg erstmal durch die Netlabel-Szene und dann jetzt auch ein bisschen weiter gefunden. Hast du auch einen Lieblingssong von ihm? Ich meine, es ist schwierig bei seinem Output auch über Resting Bell hinaus, aber hast du so von dem ersten Album einen Track im Kopf? Ja, gleich der erste, ich weiß nicht, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber der fängt schon mit so einer Gitarrenschicht an, die so aus diesem Shoegazer-Bereich kommt, und das ist das, was mich irgendwie richtig geprägt hat, Anfang der 90er. Ja, Telefon. Telefon. Gut, bleiben wir doch nochmal bei dem. Hast du auch eben schon gesagt, der ist ja mittlerweile auch unter verschiedenen Pseudonymen, bei verschiedenen Netlabels unterwegs, hat einen unglaublichen Output. Ja. Also es ist, glaube ich, einer der Künstler, glaube ich, in der Net-Audio-Szene, der am meisten veröffentlicht. Ja, wie bist du denn überhaupt zu ihm gekommen? Und ich weiß auch, dass du seine Webseite gemacht hast. Stimmt, oder? Ja. Und das deutet ja schon so ein bisschen an, dass ihr eine engere Beziehung zueinander habt, könnte man meinen. Aber fangen wir erstmal, wie seid ihr denn zusammengekommen? Er ist auf mich zugekommen. Also es ist so, wie es bei mir eigentlich immer läuft. Wie gesagt, ich bin nicht so jemand, der jetzt irgendwie so seine Hände überall ausstreckt und die Künstler casht, sondern normalerweise ist es schon so, dass die Künstler auf mich zukommen und mir was vorschlagen und sowas bei ihnen auch. Der hatte der hat schon als Kind Musik gemacht und als Jugendlicher auch, und die hat dann aber ein paar Jahre wohl nichts und hatte jetzt irgendwie was auf Lager und wollte mal gucken, wie das so ankommt. Und hat mir 4 Tracks geschickt. Das ist dann das Tents and Hills Release auf Love Sound geworden. Und da habe ich halt schon gesagt, ja, keine Frage, nehme ich sofort. Und wie gesagt, da hatte sich dann aber schon der Eric dazwischen geschaltet und wollte das auch gern als CD rausbringen. Und das ist natürlich dann irgendwie auch interessanter für so einen Künstler als nur so ein digitales Release. Und da meinte er aber, er hat noch irgendwie Sachen, und dann hat er mir irgendwie gleich das nächste, also das ist dann das erste bei mir gewesen, die erste EP, vorbeigeschickt und meint, ja, und er würde auch sich freuen, wenn er noch 2 weitere in den nächsten 2 Monaten rausbringen könnte. Wo man dann natürlich fast in Ohnmacht fällt, wenn einem das gesagt wird. Also das ging so ziemlich mit einem Paukenschlag los. Und also ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ich Mail mit ihm ab und an, und das mit der Webseite war einfach, also er brauchte was, das ging relativ schnell, und da habe ich ihm halt geholfen. Das ist dann häufig so ein, naja, dafür mastert er für mich mal ab und an ein Release und ich betreue dafür seine Webseite, also das geht so Hand in Hand. Das ist ein Geben und Nehmen. Genau, also es ist sehr, sehr ausgeglichen, und er ist einfach ein sehr netter Typ. Also so wie ich ihn jetzt aus den Mails kennengelernt habe, wirklich sehr freundlich, und also musikalisch liegt er halt voll auf meiner Wellenlänge. Da war ich war ich, wie gesagt, ziemlich platt. Also das war so das erste Release, wo ich dachte so, boah, krass. Man muss vielleicht nochmal sagen, du warst bei der jetzigen All Together Now, also genau. Die war jetzt Anfang September, wir sind ja nicht in Echtzeit, wann war die nochmal vom die war, zu Berlin Music Week, genau, vom, was war das, 6. bis 11. Ja, irgendwie September. So, genau. Auf jeden Fall, 1. Da September. Da warst du auf einem Panel, du wirst eingeladen als Netlabel-Betreiber, was war nochmal der Titel des Panels und worum ging es da? Der Titel war Netlabels Reloaded, so wie ich das noch in Erinnerung habe, und es ging eigentlich eher so um so eine Rekapitulation, also so hatte ich das Gefühl, so zu gucken, wo stehen die Netlabels jetzt, gerade da es ja auch jetzt ein Bestreben gibt, von manchen oder von einigen Netlabels sich weiterzuentwickeln, entweder zu normalen Labels oder irgendwie so ein Hybrid. Also auf jeden Fall in Richtung Kommerzialität. Machen, genau, sich in Kommerzialität zu entwickeln, da wurden 4 Leute eingeladen, aus der Netlabel-Szene dazu Stellung zu nehmen. Also das war jetzt kein Streitgespräch oder eine Diskussionsrunde, weil eigentlich war es eher so eine Schau und so ein Einblick in, also der Sven Swift von Error Broadcast war noch da und außerdem Roland von Machtdose und der, Raimund vom Net Audio e.V., genau. Und es ging eher um so ein, also so hatte ich das Gefühl, eher einen groben Überblick. So eine Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme, genau, und zu gucken. Und was kam da raus? Also ja, dass gerade diese, dass, also gerade in diesem Bereich, dass nicht nur Netlabels, sondern halt auch was neben Netlabels so läuft, also an Seiten, die es früher mal gab, wie zum Beispiel diese Flow Netlabel Katalog, an dem sich der Hörer oder der Interessierte orientieren konnte und einen Überblick gekriegt hat, dass sowas halt zum Großteil einfach auch fehlt gerade. Man es zurzeit so ein bisschen schwammig ist. Zum Teil gehen Netlabels in so einen kommerziellen Bereich und möchten dann auch mit qualitativ höherwertigen Downloads, also 320 Kbit oder verlustfrei, Geld nehmen, und die 192er sind halt sozusagen für umsonst, und dass dann das eigentlich so ein bisschen dass es so ein schwammiger Status ist, wo man eigentlich nicht weiß, so, bringt es was, bringt es nichts. Man sieht es an Thinner, die gerade wieder irgendwie wieder einen Relaunch haben und das Konzept umwerfen. Man weiß eigentlich nicht so, ja, wo soll es hingehen so richtig. Also ist die Szene immer noch im Experiment, also im Experimentierstadium? Also ich würde sagen... Oder gibt es einfach verschiedene Richtungen, die sich jetzt aufspalten? Ja, ich glaube schon. Also weil ich sehe mich mit Resting Bell gar nicht, also nicht in diesem Bestreben zum kommerziellen Teil hin. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das so eine freie Geschichte ist. Ich nicht den Faktor Geld da drin habe, sondern sozusagen ein künstlerisches und freies Projekt, mit dem man sich so austoben kann. Und ich möchte das eigentlich gar nicht dahin treiben, dass irgendwer Geld dafür bezahlen muss. Es ist halt mein Hobby, es ist nicht viel Aufwand für mich und lässt sich für mich bewerkstelligen. Und solange ich das machen kann, werde ich das halt machen. Muss es auch der Klang sein oder kann es auch quasi die Art und Weise sein, wie die Musik entstand? Also, dass man es vielleicht gar nicht hört, aber wenn man dann liest, wie derjenige die Musik gemacht hat, ist ja manchmal auch faszinierend. Ja, aber das ist, also es hat schon eigentlich immer mit dem Klang zu tun, so einem theoretischen, das interessiert mich zwar total als Musikliebhaber und ich lese sowas liebend gerne, wie einer was gemacht hat und irgendwie Equipment-Seiten kann ich mir tagelang durchlesen. Es gibt nichts, womit man mir eine größere Freude machen könnte, glaube ich, als so eine Auflistung, welche Gitarren alle Gitarristen hätten und so. Das finde ich grandios. Aber das ist eher so ein, also wenn es dann aufs Demo, wenn das Demo vor mir liegt, ist es ganz nüchtern betrachtet, der Klang, glaube ich. Mhm. Oder irgendwas in dem Stück, wie gesagt, was mich packt. Also da gibt es dann zwar teilweise wirklich tolle Demos und auch mit tollen Konzepten, aber irgendwas stimmt dann halt nicht. Und dann bin ich mittlerweile auch dann so weit, was auch ein Prozess war, zu sagen, so nein, das kann ich jetzt nicht machen oder für mich stimmt es halt nicht, weil in der ersten Zeit war ich glücklich über jeden, der sich gemeldet hat und habe das veröffentlicht. Und dann kam die Zeit, wo man lernen musste, so nein zu sagen und auch mal zu sagen, so nee, passt nicht auf das Netlabel. Und dann gibt es andererseits dann natürlich Demos, wo es musikalisch wirklich so weit weg ist, dass man halt gleich sagt, so, also es ist zwar gut produziert, es ist gut gemacht, es ist alles gar keine Frage, aber ich kann irgendwie in dem nicht zum Label kann in dem Katalog jetzt also ich habe eine Zeit lang relativ viele IDM-Anfragen gekriegt und da sind gute Sachen dabei und ich will noch nicht mal sagen, dass es mir nicht gefällt, aber da gefallen mir dann halt von 100 Sachen gefallen mir 3 und ein Release dann in den Katalog aufzunehmen, was dann wie so ein Monolith da hervorscheint als die super produzierte Platte, aber mit dem Rest irgendwie überhaupt nichts zu tun hat, da war mir dann immer irgendwie, da hatte ich dann meinen Fokus doch irgendwie auf dem Gesamtlabel und habe versucht irgendwie zu gucken, dass das irgendwie noch Sinn macht. Und ich versuche es halt immer. Es gibt ein paar Sachen, da kann ich nicht widerstehen oder konnte ich nicht widerstehen. Zum Beispiel, ich glaube, ich kann die Geschichte ruhig erzählen, habe ich ja 2 von den Gilli-Kudi-Alben released, von dem Andy Roden aus Bochum. Das erste war, fand ich super, hat er mir ein Demo geschickt und war total klasse. Das zweite war, waren Demos dazu, zu dem ersten Album, die er mit seinem Handy aufgenommen hatte. Und das ist natürlich, als ich das zuerst gehört habe, da denkt man natürlich schon so, also pff, qualitativ, also meine Güte. Aber nichtsdestotrotz hatte das für mich so einen Charme, dass ich einfach sagen musste, also das... die Ideen, die er skizziert hatte, waren super, fand ich. Und wenn nicht, wo in der Netlabel-Szene hätte er die Möglichkeit, sowas zu veröffentlichen? Also wäre ich bescheuert, wenn ich sagen würde, nein, das mache ich jetzt nicht. Also da war mir dann auch ehrlich gesagt egal, dass es gerauscht und geknistert und geknackt hat. Da fand ich, kann ich mir vielleicht den Vorwurf machen, dass das dann die Demos waren und so weiter. Das fand ich einfach interessant, das auch dazu zu haben und sozusagen dann zu gucken, ja okay, aus den Skizzen, die der Künstler da sozusagen bei sich zu Hause irgendwie entworfen hat, ist dann mal später das geworden. Obwohl wir das chronologisch in der anderen Reihenfolge veröffentlicht haben. Aber einfach so ein bisschen weiter zu gucken als dieses, ja, hier ist das Produkt, was ich irgendwie gemacht habe und das war's. Also mich interessiert dann immer noch so, ja, was gibt es da so drumrum? Und an dem bin ich immer interessiert. Also so ein Fable. Spring-loaded eyelids, don't threaten anymore. There's a lack of lies worth spending a lifetime on. Regret all at once. We'll have enough time to make it worse. All those boredoms waiting to be explored. A lack of lies worth spending a lifetime on. Du machst auch selbst Musik? Nicht mehr. Okay. Aber war das auch mal im Hinterkopf ein Grund, ein Label zu gründen, Nein. Um auch die eigene Musik zu veröffentlichen? Nein. Nee, noch nie. Weil ganz lustig ist, mit dem Gründen des Labels irgendwie so eine Art Schreibblockade bei mir eingetreten. Also ich hatte, nachdem ich diese Bandgeschichten dann liegen gelassen habe, weil das halt mit Beruf und so weiter nicht mehr so gut zusammenging und es einfach andere Prioritäten da der Leute gab, war es einfach so, dass ich wusste, ich will erstmal keine Musik machen eine Zeit lang, aber so mit Musik was zu tun hätte ich schon noch ganz gerne irgendwie. Und daraus ist es eigentlich eher entstanden. Also ich habe dann auch nicht gezielt geguckt und jetzt gesagt, oh, es gibt Netlabels, das will ich jetzt machen, sondern wie gesagt, das hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich gedacht habe, ja okay, jetzt trete ich mal in die Öffentlichkeit und suche mal nach Künstlern. Vorher war ich erstmal Fan, habe gehört, gegraben, gesucht, gewühlt. Was war so das erste Netlabel? Serien. Okay. Serien und dann 12-Rack, das waren so die beiden ersten, die ich so, glaube ich, auf dem Schirm hatte. Und dann kam total. Ach, und hier die Franzosen, Standard Click Music und das sagt Echo, mir jetzt gar nichts. Die gab es eine Zeit lang mal, die sind dann zu IOT geworden und zu dem Zen-Label heute, von dem Alexandre Navarro. Und das waren auch so eine der ersten, die ich so für mich entdeckt habe und wo ich mit der Musik was anfangen konnte, weil relativ viel ist dann halt ja so doch im elektronischen Tanzmusikbereich, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Ich kann auch nicht so, also ich mag Ambient total gern, habe ja auch ein Ambient-Net-Label, haha. Aber wenn das so wirklich ganz glatt produziert ist, ist das auch nicht mein Ding. Also ich habe dann irgendwie geguckt, gibt es so irgendwie so Zwischenbereiche und ja, da erstmal irgendwie gehorcht. Und gut, bei 12 Rec ist es einfach so, dass ich natürlich irgendwie auch mit aus der gleichen Musiksozialisationsecke komme und es daher viele Schnittpunkte gab und ich eigentlich schon ziemlich begeistert von denen war, wie die das oft aufgezogen haben. So. Aber du kanntest Sven und Simon Danach, ja klar. Ja. Und ihr habt euch auch quasi übers Netz so ein bisschen kennengelernt, weil du meintest, ihr habt die gleiche musikalische Sozialisation gehabt, das heißt, ihr habt euch schon mal darüber unterhalten. Ja, ich habe mich mit Simon schon mal darüber unterhalten und dann haben wir festgestellt, dass wir also erstmal das gleiche Alter, ist ja auch nicht irgendwie so gesagt, dass man jetzt so zwangsläufig im gleichen Altersbereich ist, aber sowohl das wie auch so... ja, ich glaube so musikalisch ich weiß zumindest von Simon, dass ich da ziemlich viele Schnittstellen habe. Mhm. Ich auch weiß so, ja okay, das habe ich mit 18 auch gehört. ja, das war dann auch ganz schön nach einer Zeit, dass man so die Leute, dass sie nicht mehr so rumgeisterten im Internet, sondern dann ich die persönlich getroffen habe. Also das ging relativ schnell, weil 2007 war die NetAudio-Konferenz in Berlin die erste, zu der ich dann hingetapert bin und da stand auch Simon und dann war das... Und Simon ist ja ein Socializing-Experte. Richtig. der kannte da gar nichts und dann habe ich mich einfach mit ihm verabredet. Und wie gesagt, ansonsten bin ich so, was die soziale Einbettung da eingeht, eigentlich gar nicht so tief drin gewesen. Bis jetzt halt zu dieser All Together Now bin ich auch noch nie gefragt worden, ob ich irgendwo was sagen möchte oder so und hatte eigentlich auch nicht so bis jetzt das Bedürfnis, aber fand es eigentlich eine nette, erstmal eine nette Konstellation mit den Leuten und dann ist die Veranstaltung auch schön und ja, das fand ich schon gut. Was auch, glaube ich, bei der All Together Now natürlich diskutiert wurde und was ja immer wieder vorkommt, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen darüber geredet, diese Geldgeschichte und Netlabels und Geld, wie kann man damit Geld verdienen? Ich meine, bei dir ist es so, du bist hauptberuflich, hast du ja schon gesagt, Mediengestalter, verdienst damit dein Brot und machst Resting Bell ausschließlich als ja, liebevoll gemachtes Hobby, so wie, würde ich mal sagen, die meisten Netlabel-Betreiber. Ja, ich denke schon. Und weißt du, wie es bei deinen Künstlern ist? Ist es da ähnlich? Also machen die Musik auch nebenbei als Hobby und wollen einfach nur, dass die irgendwie gehört wird? Oder sind da schon Leute dabei, die auch eigentlich gerne davon leben wollen? Also, ich weiß es nicht von jedem Künstler. Ich weiß es von einigen Künstlern, dass sie, glaube ich, selber noch in so einem Studentenstatus sind, wo sie Musik zurzeit noch nebenher laufen lassen haben, aber, glaube ich, sich schon wünschen, dass das irgendwann auch mal, vielleicht nicht Musik, aber irgendwas mit Musik einfach, sie damit ihr Geld verdienen können. Mhm. Ich weiß es von Ian, der ist Sound Engineer nebenbei und Lehrer. Also der verdient auch nicht mit seiner Musik sein Geld, sondern mit was in dem Bereich um Musik drumherum. Also von daher, ich glaube, von meinen Künstlern... Weißt du, was die so machen? Also sind das wirklich Künstler in dem auch beruflich gesehen? Nee, glaube ich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Also es gibt einige, die haben natürlich so einen Soundart-Hintergrund und... sind da zu Hause, aber ich glaube, viele kommen, machen was zu Hause und wundern sich dann auf einmal, dass es so gut ankommt. Was heißt denn überhaupt gut ankommen? Kannst du so ein paar Downloadzahlen sagen? Es ist immer so schwer, weil also ich bin ja bei Archive.org. Ja, das ist schwierig, das zu tracken, ob Album-Download oder Song-Download oder Stream. Das wird von daher ist es so. Ich meine, dieses Damien Wallace-Album hat irgendwie eine wahnsinnige Downloadzahl bei Archive.org, die ich aber nicht glaube. Also da lief irgendwas bei denen im System falsch, da war auch irgendwie... Was steht da? Da stehen 34.000, wo ich denke, nee, also das ist in einer Zeit auch gewesen, wo es bei denen mit dem Counter Probleme gab und also ich glaube, der hat irgendwie alles aus der Rubrik auf einen Release gemappt. Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich weit jenseits von dem, was ich da sonst stehen habe. Sonst ist das so 2000, 3000, 5000, sowas in dem Bereich. Ich weiß, bei Clinical Archives stehen da regelmäßig irgendwie auch mal höhere Zahlen als 30.000, aber ich weiß halt auch nicht, wie die ihre Releases sozusagen verteilen und was davon Streaming ist und was nicht. Also ich mache das Streaming jetzt für einen Preview-Tag über Soundcloud, von daher ist das da wieder nicht drin und deshalb sind die Download-Zahlen zurzeit auch wieder ein bisschen geringer, weil, glaube ich, auf meiner Seite auch nicht mehr so viel gestreamt wird, sondern das, wie gesagt, dann häufig über Facebook und diesen einen Song, den es gibt, da bilden sich die Leute gleich eine Meinung. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finden soll, das ist halt so im Experimentierstadium gerade, also ich frage halt immer die Künstler, ob sie das möchten oder nicht. Es gibt auch welche, die sagen, nee, sie wollen dann lieber halt so einen Paukenschlag-Release an dem Tag, tada, ist alles da. Andererseits sagen manche auch so, nee, sie finden das ganz interessant und mal zu gucken, wie das vorher schon ankommt. Aber wie gesagt, diese Riesenzahl, die ist, das muss irgendwie, also da kann ich nicht glauben, dass das irgendwer reell runtergeladen hat. Wie sieht das denn so mit dem Kontakt zu den Künstlern aus? Fragen die denn auch, wie das so ankam? Oder gibt es auch so einen, sag ich mal, hausinternen Newsletter, dass du mal rumschreibst, was so passiert? Und also einige Fragen, aber der Großteil nicht. Der Großteil, für den ist es veröffentlicht und in dem Fall, die gucken dann, glaube ich, schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Künstler nicht dahin guckt. Ja, klar. aber ich schreibe halt auch immer dazu, dass der Counter halt, wie gesagt, so eine leicht schwammige Angelegenheit ist. Und von daher... Aber gibt es denn noch so Kontakt nach der Veröffentlichung zwischen dir und den Künstlern? Doch, durchaus schon, ja. Also gerade wenn es nochmal dann um so Erwähnungen in Blogs oder Magazinen oder so gibt, also da schicke ich schon noch das ein oder andere vorbei. Mhm. Beziehungsweise, je nachdem wie aktiv der Künstler ist, schickt der mir auch Sachen. Also es gibt durchaus Künstler, die ihre Veröffentlichungen... Also dann auch promotechnisch zum Teil dann irgendwie selbst posten. Ich habe halt meine Liste, die ich abarbeite, und die teile ich den Künstlern eigentlich dann auch immer gerne mit, und selber können die dann noch entweder mir Tipps geben, wo sie es gerne haben möchten, oder tun und lassen, ja, was sie wollen. Also von daher, das geht durchaus auch nach der Veröffentlichung noch so. Aber Promo ist rein digital per E-Mail dann, oder schickst du auch mal so ganz klassisch irgendwie eine CD, eine gebrannte oder so an irgendeine Radiostation oder keine Ahnung? Habe ich mal probiert eine Zeit lang, aber das war so mit wenig bis gar keinem Erfolg verknüpft. Also ich bin, glaube ich, noch nicht mehr aufs Radio zugegangen, sondern halt eher so auf Printmagazine. Wollte ich auch gerade sagen, also Radios gibt es wahrscheinlich sehr wenige, die die Musik spielen würden, ne? Ja, kann ich eben mir vorstellen. Ja. Und selbst da ist es eigentlich, dass man es entweder nicht einordnen kann oder es landet dann in der Demo-Ecke oder so. Und von daher mache ich das eigentlich nur noch digital. Und ich finde es eigentlich auch sinnvoll, weil der Weg für den, der sich interessiert, ist einfach dann sozusagen, der befindet sich dann schon in dem Medium, in dem, um das es eigentlich geht. Ja. Sodass man nicht noch irgendwie mühevoll eine URL eintippen oder bei Google suchen muss. Also das macht für mich schon am meisten Sinn, da drauf zu setzen. Aber das sind doch irgendwie so Erfahrungsgeschichten. Also, und da fragt man durchaus auch mal andere Netlabels, wie macht ihr es denn oder wie ist es denn bei euch oder so. Also ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wie gesagt, ich denke eh, dass das von diesen beiden Sachen, also Artwork und so ein Release zusammenstellen und Promo, bei mir durchaus die Artwork-Geschichte das stärkere Bein ist als die Promos-Sache, weil es gibt bestimmt die Möglichkeit, die Sachen besser zu promoten. Und das ist halt, da gucke ich halt irgendwie immer, wie kann ich mich verbessern, was kann ich noch machen. Das ist, finde ich, halt gar nicht so einfach, weil ein Teil der Ressourcen, die man so hat im Internet, die brechen dann halt auch mal weg, wie der Netlabel-Katalog, oder werden umgebaut, wie Rovolo oder so. Oder jetzt ganz neu Bandcamp, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die wollen jetzt auch Geld für kostenlose Downloads. Große Diskussion, ja, das ist so. Also natürlich habe ich mir Bandcamp angeguckt und geguckt, ob das irgendeinen Sinn macht. Wobei ich dann relativ schnell feststellen musste, dass es keinen Sinn macht, wenn ich eh schon einen Katalog von ungefähr 80 Releases bei Archive.org oder bei Sonic Squirrel habe, brauche ich nicht noch eine dritte Plattform, wo ich es hinstelle. Also ich finde es halt insofern nur ganz spannend, für die Leute, die halt gerne einen Künstler unterstützen wollen oder ein Netlabel, für die kann man halt leicht eine Möglichkeit geben, hier, wenn du möchtest, kannst du auch bezahlen, ja, und dem Künstler oder dem Label was zukommen lassen. Dafür finde ich es eigentlich ganz interessant. Aber so komplett umzusteigen, also ich glaube, Simon hat sich ja auch öffentlich bei Twitter geäußert, dass er das nicht so gut findet, was da passiert, weil die natürlich mit 12rec komplett umgestiegen sind, beziehungsweise bei Archive sind die Sachen noch gespielt. Ja, die sind ab dem 50. Release und jetzt sind sie, glaube ich, bei irgendwas in den 60ern oder in den 50ern, nee, 60ern. Also bei denen ist es nicht ganz so dramatisch, wieder sozusagen die Schraube zurückzustellen, aber es ist für ein Netlabel natürlich eigentlich ein Todesstoß, wenn es heißt, du hast 300 freie Downloads und ab den 300. wird bezahlt, weil ab einer, also wenn ich mir ein Label wie 12rec angucke, das sind 300 Downloads. Die sind in der ersten Woche weg. Sind nichts. Und das macht keinen Sinn. Ja. Also das ist halt schade. Wie gesagt, da bin ich irgendwie hin und her gerissen. Ich habe da kurz auch mir das Bandcamp-Statement durchgelesen und irgendwie versucht, mir eine Meinung zu bilden, und sehe das Argument ja auch ein, dass sie das nicht auf den Künstlern auslassen wollen, die halt ihre Downloads zum Verkauf anbieten und dann sozusagen Provision zahlen müssen. Und wenn du es frei anbietest, dann ist alles für umsonst. Okay, kann ich verstehen, aber wie gesagt, für die Netlabel-Szene wird das sicherlich nicht praktikabel. Ja, die hätten es zumindest, finde ich, so machen können, dass die bestehenden Accounts quasi die, Geschäftsbedingungen, die sie unterzeichnet haben, indem sie sich damals angemeldet haben, so bleiben. Also, ist halt ärgerlich. Ich persönlich bin da ganz glücklich. Also, das habe ich auch mit dem Roland bei der All Together Now drüber geredet, weil er ist auch nicht so ein ganz großer Bandcamp-Fan, gar nicht wegen dem, der, wegen jetzt dieser Download-Geschichte, sondern einfach, weil es dann eigentlich alles doch relativ gleich ist. Also ich meine, gerade mir als, also gerade ich als Designer bin halt froh, wenn, also auch wenn die Webseiten halt nicht immer professionell sind, bin ich doch froh, wenn jedes Netlabel eigentlich so ein eigenes Zuhause hat und pflegt und das nicht alles über Bandcamp läuft, wo man irgendwie, da ist der Player, da ist das Artwork und da sind die kleinen Vorschau-Dinger und alles sieht gleich aus. Von daher, also von der Designwarte aus, der Designer in mir jubelt und denkt, na schön. Ich meine, klar, wenn man so einen Blogspot-Blog hat oder irgendwas bei WordPress.com, dann greift man auch auf Templates zurück, die da sind und das sieht auch irgendwie gleich aus. Aber ich finde... Du benutzt auch WordPress, oder? Ja, ich benutze WordPress, also in so einer Selbst-Hoster-Version und bin damit eigentlich bis jetzt auch irgendwie immer noch zufrieden. Ich glaube, so die technischen Sachen sind ja eine Seite. Das ist ja auch immer noch mal eine rechtliche Frage. Das finde ich bei so einer Plattform noch viel ein schwierigeres Thema. Stimmt. Das ist ja auch gerade so die Diskussion, ne? Creative Commons, GEMA, war ja auch bei der Together Now ein Panel dabei. Wie siehst du das denn, also diese Diskussion? Ich meine, es gibt wahrscheinlich viel mehr Künstler, von denen wir alle, die sich in der Szene bewegen, gar nicht wissen, dass die vielleicht doch bei der GEMA sind und unter CC veröffentlichen, obwohl sie es vielleicht rechtlich gar nicht könnten, weil wenn die GEMA-Mitglied sind, wird die CC-Lizenz quasi hinfällig. Ja. Sprich, es werden Inhalte verbreitet im Netz, die vielleicht gar nicht verbreitet werden dürfen, obwohl da ein CC-Button drunter hängt und jeder das einfach so glaubt. Deshalb, wie siehst du das ein? Also, oder wie siehst du das, diese Situation? Ist das ein Teufelskreis, den man gar nicht mehr durchbrechen kann? Oder glaubst du, das wird sich irgendwann nochmal bessern und die GEMA öffnet sich vielleicht so wie in Dänemark oder Holland gegenüber CC? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die GEMA sich irgendwann öffnen wird, weil es einfach, der Bedarf bei den Künstlern, glaube ich, auch da ist, ab und an mal unter einer CC-Lizenz zu veröffentlichen. Und ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass die Künstler auch die Freiheit kriegen, von der GEMA aus irgendwann das mal machen zu dürfen. Die rechtlichen Grundlagen sind halt zurzeit so, aber wie gesagt, man sieht es ja in Amerika, da ist, glaube ich, der Verwertungsgesellschaftsmarkt etwas liberaler, weil es halt einfach drei gibt und es einen Wettbewerb gibt. Da ist halt auch irgendwie immer, es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich, zwischen Vertrauen zum Künstler und Sicherheit auf der anderen Seite und Arbeit natürlich, die es macht. Und ja, klar. Wie viel Zeit investierst du denn, kann man das so sagen? Am Tag oder eine Woche, wie viel Zeit steckst du rein ins Label? Also ich meine, klar, ich habe natürlich irgendwie täglich E-Mail-Sachen zu, E-Mail-Korrespondenz, dass ich so richtig irgendwie was machen muss jede Woche, habe ich eigentlich nicht. Halt klar, ab und an mal ein Artwork. Ich würde mal schätzen, pro Woche 10, 15 Stunden, wenn man es so über den Daumen peilt, eventuell. Ich glaube so, das kommt, glaube ich, schon hin. Also es ist dann, manchmal gibt es dann wirklich Tage, da mache ich nichts anderes, weil halt irgendwie ein Artwork fertig werden muss oder irgendwas veröffentlicht wurde und die Promo gemacht werden muss. Eine Woche später ist es halt ein bisschen flauer, aber ich denke mal irgendwie so in dem Bereich, so, weiß ich nicht, 8, 10 Stunden die Woche. Und hast du noch andere Hobbys oder frisst das quasi komplett Zeit für Hobbys, das Label? Nee, also so ist es nicht. Also ich kann zwischendrin durchaus noch irgendwie an anderen Dingen frönen. Also das Ding ist, dadurch, dass ich halt in der Agentur arbeite, 3 Tage die Woche, den Rest der Zeit sozusagen als Freelancer tätig bin und dann noch dieses Netlabel am Laufen habe, da frisst es sich dann schon irgendwann auf. Also es ist nicht so, dass ich am Samstag sage, ich arbeite jetzt nicht mehr oder ich mache nichts mehr, sondern es geht natürlich irgendwie so fließend ineinander über. Auch ein Grund dafür, dass ich halt, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr im Urlaub war. das bringt es so mit sich, aber Da das ja dann zum Teil freiberufliche Arbeit ist und ich mir die aussuchen kann, wird es häufig nicht als Arbeit wahrgenommen von mir. Also das ist ganz lustig im Vergleich zu so Arbeit im Angestelltenverhältnis, die ich auch gerne mache. Und das Büro und die Agentur, in der ich bin, die sind super nett und das ist, da bin ich gerne. Aber es ist doch was anderes, ob ich für ein Projekt dann selbst zuständig bin und dann sagen kann, okay, dann mache ich halt Sonntag auch mal 2, 3, 4 Stunden was für, weil es halt sein muss. Also das. Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch Spaß macht, ja, weil es eben, sein, sein eigenes Ding ist. Mhm. Genau, da kommt relativ schnell der Spaßfaktor und natürlich die ungesunde, nicht vorhandene Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ins Spiel. Also da, das ist halt so, aber wie gesagt, da ich es teilweise nicht als Arbeit wahrnehme, ist es völlig in Ordnung. Shut your mouth, everyone. And take your thumbs off my shirt. Spring-loaded eyelids. Don't threaten anymore. There's a lack of lies worth spending a lifetime on. And don't regret all at once. We'll have enough time to make it worse. All those boredoms waiting to be explored. There's a lack of lies worth spending a lifetime on. So ganz vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Was gibt's bei Resting Bell in den nächsten Monaten? Oder was würdest du dir wünschen vielleicht? Ist das eine schönere Schlussfrage? Was irgendwann kommen wird, ist natürlich das 100. Release. Aber das sind ja dann noch 13 Monate, sprich ein Jahr, wenn es jetzt ja, der 87. ist. Richtig, also das 88. kommt jetzt nächste Woche. Also ich würde sagen, Ende nächsten Jahres bin ich dann bei 100. Und dann könnte es ja auch mal was Physisches geben, oder? Da schlottern mir schon ein bisschen, also da weiß ich, da weiß ich noch gar nicht, was es werden soll. Aber wäre das mal auch eine Option, also physisch? Ich habe ja schon mal so, also wir haben ja schon mal so ein bisschen damit gespielt, auch ab und zu mal ein Release, das von Thiago als CDR nebenbei, weil er es gern für Konzerte auf CDR haben wollte. Und das hat sich irgendwie, also für mich als, also man muss dann wirklich für das physische Release auch einen gehörigen Mehrwert bieten, damit auch irgendwie die Leute das kaufen möchten. Also das ist meine Erfahrung, wenn man wirklich nur das auf CD packt. Okay, es kommt dann halt, glaube ich, denke ich mal auch auf die Aufmachung der CD an und auf das, was man da reinsteckt, aber es muss schon irgendwie ein bisschen mehr bieten als das, was man sozusagen als freien Download kriegt. Aber ich glaube, dass es bei so einem Label wie bei Resting Bell, was ja dann schon irgendwie so eine Liebhaber-Ecke ist, dass es schon dann Leute geben wird, die einfach so eine Art Collector's Edition irgendwie was haben wollen, weil sie sich auch selber mittlerweile nach 100 Releases vielleicht sogar selber als Teil von diesem Resting Bell-Kollektiv sehen, was sie da hören. Also es gab auch schon Anfragen, warum es das nicht auf CD gibt oder ob es eine Möglichkeit gibt, das auf CD zu kriegen irgendwo. Das ist allerdings noch relativ selten und mir ist noch keine, Also sobald mir irgendwie der Geistesblitz kommt, wie man das geschickt miteinander verbinden kann und auch mit einem Produktionsaufwand, der nicht dazu führt, dass ich irgendwie stapelweise CDs hier in meinem Büro stehen habe, sondern dass man das irgendwie vernünftig nach Bedarf und nach Anfrage hinkriegt, dann ist das auf jeden Fall eine Option, irgendwie da mal zu gucken, ob das Sinn macht. Allerdings, bis jetzt habe ich noch nichts. Ich gucke immer mal so, was es auch so an On-Demand-Geschichten gibt. Und in die USA ist ja immer so ein bisschen weiter, was das angeht. Also gerade mit CD Baby und wie sie alle heißen, Lulu und so. Das ist zwar irgendwie alles ganz schön, aber was man dann so als Druckprodukt dann zurückkriegt, ist dann für so ein Gestalter eher ernüchternd. Also das ist dann von der Qualität, man sieht einfach, dass es halt irgendwie dann on demand schnell als Digitaldruck rausgeschmissen wurde und das richtig vernünftig so zu machen, also da muss ich mir echt nochmal Gedanken drüber machen. Also weil ein Anreiz wäre es natürlich schon und 12Rack haben das ja eine Zeit lang auch gemacht mit ihren Liebhaber-CDRs, die sie gemacht haben. Und ich habe das immer bewundert. Also das fand ich immer toll, dass es auch die Möglichkeit gibt für jemanden, auch wenn es keine gepresste CD ist, aber zumindest was in der Hand zu haben. Weil klar, heutzutage gibt es schon Kinder, die irgendwie in dem Download-Zeitalter irgendwie aufgewachsen sind. Ich gehöre halt noch nicht dazu. Ich habe noch einen ganzen Schrank voll CDs. Also ich bin selbst durchaus einer von denen, die gern dann mal eine CD kaufen und auch gern was in der Hand haben, aber ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt, sozusagen so eine optimale Verbindung aus erstens relativ zeitsparend, zweitens so, dass ich es irgendwie ja hier kein Lager einrichten muss für irgendwas, weil natürlich könnte ich jetzt anfangen, irgendwie immer 100er oder 200er Editionen auch als CDR bedrucken zu lassen und irgendwie zusammenzutüten, aber wenn dann davon im Endeffekt irgendwie 10 weggehen, ist es halt so ein bisschen, das ja. Habe ich dann hier liegen. Andererseits gibt es zum Teil Künstler, die dann bei mir auch teilweise dann sich selber um die CDR kümmern, also es gibt auch welche, die sagen einfach so, ja, ich möchte das gerne und ich mache das. Also die nehmen dann das Artwork und machen daraus dann... Die haben dann teilweise entweder das Artwork schon selber gemacht so, und bieten es mir dann einfach nur an, sagen, das kannst du auch für den Download machen und da habe ich halt nie ein Problem mit, also finde ich gut und es ist eine super Sache, aber für mich ist es also war es zu der Zeit, als ich mehr veröffentlicht habe, nicht praktikabel und nicht machbar. Und jetzt rückt es vielleicht wieder in den Fokus. Also es kann durchaus sein. Zum 100. Release dann. da geht's rund. Ja, da muss ich mal gucken, was das für ein Kind wird. ansonsten gibt es schon eine ganz schöne Sammlung noch bis Ende des Jahres, auch durchaus noch mit dem ein oder anderen Highlight, kann ich versprechen. Also, und auch aus allen Erdteilen, also von England über Australien bis Japan. Also sind auch die Künstler, also gibt es da so ein bestimmtes Land, was oft vorkommt, also an Künstlern bei Resting Bell oder... Verteilt sich das über die ganze es Welt? Es verteilt sich, glaube ich. Über die ganze Welt nicht. Afrika wahrscheinlich nicht. Afrika ist echt ein schwarzer Fleck. Ich hatte neulich zum ersten Mal, glaube ich, eine Anfrage aus dem Libanon. Also so da im Orient da. Und das hat auch der Raimund berichtet, dass da die Szene gerade wohl das erlebt, was sie hier in Europa vor ja, 3-4 Jahren erlebt hat. Also das sprießt. Ebenso Russland ist, glaube ich, auch so ein Teil. Ich kann da keinen... Also klar, ich habe, glaube ich, auch eine relativ große Hörerschaft in Japan, was einfach der Musik geschuldet ist. Und ich glaube, die Japaner haben generell ein sehr großes Herz für abwegige Musik. Das stimmt. Und erfreuen sich daran. Dementsprechend habe ich natürlich auch, ich glaube, zwei Künstler aus, also zwei oder drei Japaner. Was aber, ich glaube, bei, weiß ich nicht, 50, 60 Künstlern jetzt, also finde ich, ich habe genauso viel Amerikaner und, glaube ich, auch genauso viele Engländer und eine Zeit lang gab es auch mal Argentinier durchaus, die recht, die und Italiener, also es ist, streut sich. Ja, eine ganze Menge. Ja, Schweden von bis, also es ist. Aber ich meine, es passt ja auch zu einem Netlabel. Also ich meine, ja, da spielen ja so nationalstaatliche Grenzen eigentlich überhaupt keine Rolle. Eben. Im also Vertrieb ist, nicht, so wie auch nicht bei den Veröffentlichungen. Nee, also es ist, Musik. Es ist das Einzige, was ich bis jetzt immer hatte und was ich bei mir auch irgendwie bis jetzt noch nicht ergeben hatte. Ich hatte noch keinen weiblichen Act bei mir, das kommt nächstes Jahr. Wo ich mich auch immer gefragt habe, woran es liegt. Ich hatte mal ein Demo von einer deutschen Künstlerin, was mir aber nicht zugesagt hat. Das hatte dann gar nichts mit irgendwie Geschlechtergrenzen oder Quoten zu tun, sondern das war einfach nicht ganz mein Ding. Mhm. Und diesmal passt es halt. Und das finde ich, ist find ich schön. Die erste Frau bei Resting Bad. Ja, weil ich meine... Hast du da mal drüber nachgedacht, warum das so ist? Also ich meine, das ist ja generell in vielen Netzbereichen so, wo es um Szenen geht. Das ist irgendwie, das ist bei Podcastern so, das ist angeblich auch bei Bloggern so und in der Net-Audio-Szene. Okay, mittlerweile haben wir so ein paar Künstlerinnen, die auch bekannt sind. So weiß ich, Zoe Lila zum Beispiel, die bei Rec 72 ziemlich groß gerade gehypt wird. Ja. Aber kann man das irgendwie erklären? Also eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Außer dass also ich natürlich irgendwie schon beobachten kann, dass junge Männer und Männer schon eher so einen Hang dazu haben, sich in irgendwas zu verlieren oder in so Szenen aufzugehen irgendwie. Also das ist glaube ich, auch irgendwie eine Verallgemeinerung, aber also auch wenn ich so mit meiner Freundin drüber rede, ist es doch schon so, dass so die Nerds und Geeks dann doch, dass der Status doch eher so ein männlicher ist als ein weiblicher. Und also ich kenne total viele Frauen, die sich für Musik interessieren und die durchaus einen Musikgeschmack fernab von allem haben, was man sich so vorstellen kann, also mir sehr gleich, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob die Hemmschwelle irgendwie nach außen zu treten eine andere ist. Also ich habe die auch, die Hemmschwelle. Also wie gesagt, weil durchaus würde ich gern irgendwie mal wieder Musik machen, aber ich weiß zurzeit nicht wie und ich wollte auch nie als das Netlabel enden, was dann so die Platten vom Labelchef rausbringt. Ja, stimmt, das ist immer eine, das war immer eine so, tricky Geschichte. Ja, immer so, okay, er hat kein anderes Netlabel gefunden. Obwohl durchaus Künstler mich auch fragen, ob ich irgendwie Lust an Kollaborationen hätte und so, aber ich weiß es nicht. Muss auch, zurzeit ist bei mir die Zeit noch nicht da und ich kann so Hemmschwellen durchaus verstehen, aber ich glaube, dass die sowohl bei Frauen wie auch bei Männern auftreten. Also, wie gesagt, verstehen kann ich es nicht, aber es ist an meinem Katalog doch irgendwie, finde ich, zu sehen, dass, weiß ich nicht, es durchaus eher Männer sind, die da aktiv sind. Schwer. Tja, das müsste man vielleicht mal, keine Ahnung, mit einem Gender-Experten, der sich auch in der Net-Audio-Szene auskennt, mal beleuchten. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, aber definitiv wird es in Zukunft eine Release von einer Frau geben. Bei Thank you. um jetzt wirklich auch mal die Sache abzurunden zum Ende und nochmal in die Zukunft zu blicken, was ich gerne von dir wissen möchte, ich meine, du bist, ja, du lebst quasi auch im Netz, nicht nur beruflich, sondern durchs Label, sprich, du kennst dich aus mit dem Internet, das ist auch dein Beruf, kann man so sagen. Und so Netlabels werden ja auch oder wurden lange als so eine gewisse Art von Avantgarde bezeichnet. Schon alleine die ganze Lizenzierungsgeschichte und so weiter und so fort. Wie schätzt du denn die Situation von Musik und Kunst im Netz ein, was die Zukunft angeht? Mit deinem Know-how, was du so hast, wie siehst du die Zukunft von Musik im Netz? Oh, was für ein Thema. Das ist eine schwierige Frage, das stimmt. Ist wahrscheinlich auch nicht, da gibt es verschiedene Antworten, aber in welche Richtung könnte es denn deiner Meinung nach gehen? Wird es, ich meine, es gibt ja so diese zwei Seiten. Einerseits so die Industrie, die immer noch darauf beharrt und eigentlich wieder mehr einsperren will und mehr kontrollieren will. Sieht das als Lösungsansatz, um auch die Industrie, sprich Geld verdienen, das zu erhalten? Dann gibt es halt andere, die sagen, nein, man muss sich öffnen, CC ist eine gute Strategie, das Netz funktioniert halt anders, das kann man nicht, man kann nicht die alten Strukturen gleich behalten. In welche Richtung wird es gehen? Wird sich die Lobby der Industrie durchsetzen oder wird sich eher so der Freiheitsgedanke von so einer Bewegung wie Creative Commons durchsetzen? Das ist schwer zu sagen. Also ich tendiere ja eher zu dem Freiheitsgedanken als Netlabelbetreiber. Also, und würde es natürlich gerne sehen, wenn der sich auch gerade in diesem musik- und künstlerischen Bereich durchsetzen würde oder zumindest wenn Ansätze davon übernommen werden würden oder es irgendeine Art von, ja, gerade bei dieser GEMA- und Creative Commons-Geschichte irgendeine Art von Zusammenkunft, Übereinkunft geben würde. Und das meine ich jetzt gar nicht, also mein Blick geht da gar nicht Richtung Industrie, sondern doch eher so, was ist das Bedürfnis der Künstler und wie verschiebt sich da die ganze Marktgeschichte? Und ich meine, jedes Label und jedes große Label ist eigentlich am Stöhnen über ihre CD-Verkäufe und auch darüber irgendwie, dass die Downloadzahlen und das, was irgendwie illegal dann gehört wird, irgendwie doch irgendwie zwei verschiedene Enden von der Skala sind und dass sie alle damit zu kämpfen haben. Und damit will ich gar nicht sagen, irgendwie, dass das jetzt irgendwie alles umsonst sein soll und alle Künstler das bitte für kein Geld und unter CC ins Netz stellen sollen oder womit ja auch nicht gesagt ist, dass das CC gleich automatisch umsonst ist. Aber ich bin immer bereit, auch als Musikliebhaber und Hörer für Musik Geld zu bezahlen. Und ich weiß es nicht. Es wird so dahin schwammeln. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser freiheitliche Ansatz von so einem Netlabel und ich glaube, viele Künstler freuen sich über so einen freiheitlichen Ansatz und finden das auch gut, dass sie eine Spielwiese haben und dass es nicht mit so einem Gedanken von, ja, okay, wir bezahlen das Studio und wenn das aber nichts wird, das Release, dann hast du einen Haufen Schulden und musst das abbezahlen. Und also ich meine, das sind ja jemand, der einen Plattenvertrag hat und dann mit Musik sein Geld verdienen kann, das ist ja durchaus auch keine einfache Geschichte und ist ja durchaus auch an Bedingungen geknüpft, die vielleicht auch nicht so angenehm sind. Von daher, ich kann aber auch immer nur für diese, glaube ich, für meine Nische da sprechen und gerade in diesem Ambient-Experimental-Musikbereich würde es mich schon freuen, wenn gerade solche Sachen wie Film oder andere Kunstformen, die durchaus da man durchaus irgendwie sagen könnte, ja, das spielt zusammen oder da könnte es Schnittmengen geben, da könnte man auch mal was zusammen machen, dass man sich da irgendwie trifft. Aber wie gesagt, ich glaube, die wenigsten oder kein Künstler, den ich auf dem Label habe, verdient mit dem, was er da musikalisch macht, Geld. Also selbst wenn er dann bei einem Indie-Label gelandet ist, was dann irgendwann eine CD von ihm macht, würde ich davon ausgehen, dass der so und so viele CDs als zu seiner Verfügung kriegt. Aber das wird, glaube ich, die Bezahlung sein bei den meisten Labels. Also ich kann mir da kaum vorstellen, dass ein kleines Label, was in einer 200er, 300er, ja, 400er klar, Auflage irgendeine CD raushaut, ja, da einen Künstler groß bezahlen kann und oder dem Künstler ein Studio bezahlen kann oder ein Mastering bezahlen kann. Also ich meine, Mastering, finde ich, geht immer noch, was so die Preise angeht, aber so Studiozeit ist ja doch irgendwie ein ganz ordentlicher Brocken und da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Aber gerade dadurch, dass, glaube ich, die Möglichkeiten ja jetzt irgendwie auch für so Produktionen in so einem Heimbereich doch relativ gut sind und man da auch Ergebnisse erzielt, die durchaus zufriedenstellend sind und wie gesagt, gegen die ich bin jetzt kein totaler Home-Recording-Fan und oder Lo-Fi-Fan, der bei dem jetzt irgendwie es höchstens mit einem Vierspurgerät aufgenommen sein darf, aber ich finde das durchaus charmant, wenn das halt nicht in irgendwie glatt gebügelt und rauschfrei ist, sondern ja, man so ein bisschen was vom Prozess im Hintergrund des Releases mitkriegt. Und dazu gehört auch, dass der Künstler mal auf seinem Stuhl ruckelt oder mit der Hand gegen den Gitarrenkorpus kommt oder was auch immer. Also das finde ich ist durchaus legitim. Ja. Und wohin sich diese ganze Szene entwickeln wird, ich bin echt immer überrascht. Also ich meine, ich verfolge es jetzt ja eine ganze Zeit und ich sehe einen Standpunkt, wo ich und ein paar andere vor ein paar Jahren waren und dann kann man so ein Resümee ziehen jetzt und da kann man dann halt vielleicht dazu kommen, dass so die Anfangseuphorie jetzt so ein bisschen verpufft ist, jetzt setzt sich das und man fragt sich, ja, was treibt man denn da? aber ich, wie gesagt, ob es da so eine große Umwälzung geben wird, ich glaube, es wird weiter so schrittweise vorwärts gehen wie jetzt. Und ich glaube aber auch, dass erstmal Verwertungsgesellschaften wie auch Labels nicht drum herum kommen werden, den Blick auch mal zu öffnen und in so Nischen zu gucken und zu gucken, was da passiert. Ich sehe mich da jetzt gar nicht als großer Vorreiter oder, weil das bin ich nicht. Also es gab vor mir Netlabels. Ich habe bloß eine Nische gefunden, in der ich mich niederlassen konnte und in der ich mich jetzt zu Hause fühle, aber das haben ganz andere Leute irgendwie entdeckt und da Arbeit geleistet, denen ich danken müsste, von daher. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass die Szene, wenn man das jetzt global sieht und auf die gesamt, sage ich mal, weltweit existierende Musikwirtschaft sieht und die Netlabels, sagen wir mal, ein Teil davon wäre, dann ist ja der Anteil von Netlabels sehr, sehr klein. Und insofern ist es schon noch eine kleine, das ist eine avantgardistische Gruppe, könnte man durchaus vielleicht sagen. Keimzelle. Ja, vielen Dank. Christian Roth von Resting Bell. Vielleicht nochmal die Kanäle. Wo kann man Resting Bell überall finden? Im Internet. www.restingbell.net.